Meine Damen und Herren, im Radiomuseum hören Sie heute ein Feature von Wolfgang Weyrauch. Inventar der großen Stadt. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1953. Wolfgang Weyrauch. Erinnert man sich noch? 1949, im Gründungsjahr der Bundesrepublik, gab der Schriftsteller im Hamburger Rowohlt Verlag eine Gedichtanthologie heraus mit dem Titel 1000 Gramm. In der Einleitung hieß es: Die Schönheit ist ein gutes Ding, aber Schönheit ohne Wahrheit ist böse. Wahrheit ohne Schönheit ist besser. Im selben Einleitungsessay prägte Weyrauch die berühmte Formel vom Kahlschlag. Sie wurde fast zum Synonym für die jüngere deutsche Literatur der ersten Nachkriegszeit. Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, Günter Eich, Alfred Andersch, Wolf-Dietrich Schnorre, sie gehörten zur Kahlschlag-Literatur, wie der Schriftsteller, der die Formel prägte, Wolfgang Weyrauch. Er war nur um weniges älter als die zuvor genannten, geboren 1907 in Königsberg. Hermann Kesten entdeckte den jungen Autor noch in den 20er Jahren. Nach dem Krieg, nach 5 Jahren in der verhassten Uniform, wurde Weyrauch Redakteur bei der satirischen Zeitschrift Uhlenspiegel. Danach 8 Jahre Lektor beim Hamburger Rowohlt Verlag, kurze Zeit Hörspieldramaturg beim Norddeutschen Rundfunk. Seit 1959 lebte er als freier Schriftsteller in Darmstadt. Er war ein bedeutender Entdecker, Förderer, Beweger der jüngeren Literatur, ihr unermüdlicher Agent. Als erster wies er auf Arno Schmidt hin. Als erster stellte er den jungen Helmut Heißenbüttel vor der Gruppe 47 vor. Und immer sichtete er die Arbeit jüngerer Kollegen und stellte sie in Anthologien zusammen. Als Autor stand Weyrauch nie im Rampenlicht und war doch unter Kollegen immer einer der angesehensten. Als Lyriker, Erzähler und von heute aus gesehen klassischer Rundfunkautor. Die Erfahrung des Nationalsozialismus prägte ihn, aber raubte ihm nicht die Zuversicht auf ein besseres Leben. Die neue Gesellschaft der Bundesrepublik beobachtete er in kritischer Opposition, denn er sah in ihr das Vergangene noch lebendig. Als Schriftsteller wollte er wirken, aber mit poetischen Visionen und zuweilen kühnen Stilexperimenten. Auch seine vielen Hörspiele und Radiofeatures sind visionäre Funkdichtungen. Für sie gilt, was Hermann Kesten 1954 über Weyrauch schrieb. Es sind fantastische, nie dagewesene Dialoge voll innerer Wahrheit, surrealistisch, überreal, wahrer als stumpfe Realität. Es ist fast wie die Komposition eines Komponisten ohne Musik, rhapsodisch, moralisch, tragisch, hymnisch. Wolfgang Weyrauch starb 1980 im Alter von 73 Jahren. Sein Feature »Inventar der großen Stadt« entstand 1953 beim Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg in der Regie von Otto Kurt. »Inventar der großen Stadt« von Wolfgang Weyrauch. Horch. Haben Sie gehört? Nein? Warum nicht? Ich werde Ihnen sagen, weshalb Sie den Seufzer des stellenlosen Schlagzeugmanns A nicht gehört haben, der eigentlich Student der Philosophie ist. Aber er kann erst dann wieder studieren, wenn er bei einer neuen Tanzkapelle seine Brötchen verdient. Horch! Haben Sie das gehört? Auch nicht? Ich weiß, weshalb Sie auch den Seufzer der Angestellten des Instituts für Meinungsforschung B nicht gehört haben. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich ganz offen zu Ihnen bin. Die Seufzer der jungen Leute haben Sie einfach nicht interessiert. Schimpfen Sie ruhig auf mich, bitteschön. Ich klage Sie an. Jawohl, Sie haben sich nicht geirrt. Aber ich billige Ihnen mildernde Umstände zu. Welche? Denken Sie einmal darüber nach. Bitte folgen Sie mir jetzt. Begleiten Sie mich zu einer Station der Untergrundbahn, der langgeschwänzten Ratte der großen Stadt. Kommen Sie mit auf einen von den Bahnsteigen. Kommen Sie in ein Raucherabteil des dort stehenden Zugs. Da setzen Sie sich dem Schlagzeugmann A gegenüber, der aus dem Fenster sieht. Hören Sie jetzt seinen Seufzer? So, jetzt haben Sie ihn gehört. Das ist schön. Sie haben das Gewaltigste gehört, was es auf der Erde gibt. Haben Sie übrigens gehört, dass es zwei Seufzer waren? Nein? Passen Sie auf. Ich vermute, dass sich die beiden Seufzer wiederholen werden. Der Schlagzeugmann A. Und die Angestellte des Instituts für Meinungsforschung B. haben zusammengeseufzt. Denn so wie A aus dem Fenster sieht, hinein in die Augen von Mary B., die in einem Abteil des auf dem Nachbargeleise haltenden Gegenzuges sitzt, so sieht auch Mary B. aus dem Fenster hinein in die Augen von Joe A. Ich zweifle nicht daran, dass sie dasselbe denken. Was denken Joe A. und Mary B., die natürlich auch Josef oder José oder Maria oder Marie B. heißen könnten? Glauben Sie nicht auch, lieber Hörer, dass es äußerst leicht ist, die Gedanken der beiden zu hören? Wir alle, auch Sie, liebe Hörerin, auch ich, denken das Gleiche, wenn wir in den Untergrundbahnen sitzen und plötzlich entdecken wir einen jungen Mann oder ein junges Mädchen, von dem wir ahnen, dass er oder sie uns aus der Einsamkeit entfernen wird. Uns in der großen Stadt Yokohama, Moskau, New Orleans, Hamburg. Hamburg, 746 Quadratkilometer groß, 1.568.000 Einwohner, 110 Kilometer vor der Elbmündung, noch im Bereich der Gezeiten. Industrie, Kaffee, Schokolade, Zigarren, Zigaretten, Öl, Margarine, Möbel, Gummi, Leder. 1842 zum großen Teil abgebrannt, im Zweiten Weltkrieg zu 78% zerstört. Hier leben wir, als wären wir gerade wir, die letzten Menschen, die noch auf der Erde sind. Alle anderen aber wären tot. Und so denkt es einer vom anderen. Bloß die, welche wie Marie und José vom ersten Moment des Starts einer alles andere überrundenden Liebe erhöht sind, wähnen, dass sie und auch alle anderen frei sind von der Furcht vor dem Tod. Was denken Sie, wenn Sie sich so anblicken wie unsere zwei? Dies. Wer bist du? Wie heißt du? Wie alt bist du? Was hast du für einen Beruf? Wo wohnst du? Wohnst du so, dass wir ungestört sind? Wenn wir zusammenpassen, liebst du mich überhaupt? Warum liebst du mich? Bin ich dein Typ? Werden wir immer zusammenbleiben? Was machen wir bloß, wenn jetzt unsere Züge losfahren und wir haben noch nichts ausgemacht? Die Züge des stellenlosen Schlagzeugmanns Joe A. und der Angestellten des Instituts für Meinungsforschung Mary B. fahren los. A und B. haben nichts ausgemacht. Sie waren außer sich, als sie sich sahen. Sie hatten bloß noch ihre Blicke und ihre Gedanken, aber sie dachten verwirrt. A und B waren gebannt, als erblickten sie die Spitze eines feuerspeienden Bergs oder die drachenhafte Welle eines Meeres oder einen Albatros mitten in den Inseraten für Abschlepp- und Bergungsdienst. Dolmetscherkurse. Direkte Flüge Europa, Kanada. Textil-Werbeatelier. Unterwasserstrahlmassage. Wandscheibenschadenmittel. Existenzialistischer Schriftsteller möchte modernes Mädel mit Charme und Esprit kennenlernen. Werkstoffprüfer gesucht. Statiker gesucht. Fertigungsingenieur. Zuverlässiger Zeitingenieur. Jüngerer Chemotechniker. Konstrukteur für Behälterbau. Schadenbearbeiter. Teer-Makadam-Anlage möglichst kombiniert zu kaufen gesucht. Fernschreiber zu verkaufen. Gesicherte Existenz durch Errichtung moderner Waschsalons. Pass, Visa-Besorgung nach Berlin, Paris, London, in alle Städte der Welt. London, 303 Quadratkilometer, 8,2 Millionen Einwohner. Zweitgrößte Stadt der Welt, größter Welthafen, Zentrum des Weltluftverkehrs, führender Geldmarkt und Handelsplatz. Über 100 Vororte, 1666 zu 4/5 zerstört. Los, wir fahren mit. Wir wollen den beiden auf den Fersen bleiben. Einverstanden? Das freut mich. Wir werden feststellen, was A macht und was B macht. Wir werden hören, was die beiden denken. Ein bisschen viel auf einmal? Finde ich nicht. Man kann viel, wenn man Ohren hat, zu hören. Hören Sie zum Beispiel das? Ja, das können Sie hören. Und das, können Sie das hören? Nein, das können Sie nicht hören. Das entzieht sich Ihnen, lieber Hörer, das wird verschluckt. Das Geräusch der Rolltreppe, die jetzt mittags um 1 Uhr ungefähr 1500 Fahrgäste in der Stunde vom Untergrundbahnsteig der Nord-Süd-Linie zum Hochbahnbahnsteig der West-Ost-Linie hinauf befördert, ist in das allgemeine Geräusch der großen Stadt eingegangen. Aber die Pferde wiehern unüberhörbar, auch mitten in den Ausstellungsgeländen, Banken, Hochhäusern, Trümmerverwertungsfabriken, Zentralomnibusbahnhöfen, Bildstellen, Docks, Fernsehsendern, Flughäfen, Handelskammern, Panoptikums, Parkplätzen, Zentralviehmärkten von Rom, Warschau, Paris und so weiter. Paris? 2,8 Millionen Einwohner auf etwa 500 Quadratkilometer. Breite Boulevards, die sich in riesigen Sternplätzen vereinigen. Über 60 Museen. Über 250 Theater, 21 Hafenanlagen. Konferenzen 1856 nach dem Krimkrieg, 1919 bis 1920 nach dem Ersten Weltkrieg, Reparationskonferenz 1929. Young-Plan. Die Pferde wiehern. Und die Flitzwagen der Polizei, Abteilung Unfall, springen dorthin, wo die Pferde wiehern. Wir hören die Pferde mitten in der großen Stadt, weil sie Reste des Unmittelbaren sind. Überbleibsel der Urwälder, die einst wuchsen, wo jetzt die Städte stehen. Wenn das letzte Pferd aus den Städten verschwunden ist, werden die Städte nicht mehr stehen. Dann werden sie kippen, verwesen, zur Erde werden. Und Urwälder werden wieder wachsen, wo die Städte gestanden haben. Deshalb wollen wir uns um die Pferde kümmern. Freund. Da liegt eins. Es liegt ganz still. Seine Beine stehen unbeweglich in die Luft. Bloß seine Augen kreisen ringsherum. Ein dicker Schweiß breitet sich über dem Fell aus. Jetzt macht das Pferd auch die Augen zu. Bloß der Schweiß läuft noch in breiten Strähnen das Fell hinunter. Mit einem Mal fängt das Pferd zu zucken an. Es zieht die Beine an, es stößt sie wieder von sich weg, es zieht sie an, es wirft sich hoch, es fällt in sich zusammen. Sein Fell kräuselt sich. Das Pferd friert, obwohl es Sommer ist. Dann sagen die Polizisten: Erledigt. Ein Pferd weniger, ein Verkehrshindernis mehr. Ab dafür. Übrigens ist Mary B., die Angestellte des Instituts für Meinungsforschung, auch unter den Leuten, die um das tote Pferd herumstehen. Mary braucht die Zeitungsjungen, Müllabfuhrleute, Weichenreiniger, Bettler, Taxigirls, Schuhputzer, Stenotypistinnen, Börsenhändler, Laubenkolonisten, Großmarkthallenstandbesitzer. Gar nicht erst auszufragen, was sie vom Tod des Pferds denken. Sie sagen es sowieso. Es ist tot. Quatsch, verstellt sich. Unsinn, es hat einen Schock bekommen. Man muss ihm Schnaps zu trinken geben, dann steht es gleich wieder auf. Schnaps her, oder ich fall um. Schnaps her, oder ich fall um. Blödsinnig, da auszurutschen. Wenn's Winter wäre und Glatteis, da würde man noch gar nichts sagen. Aber so? Du kannst ganz zufrieden sein, da hast du wenigstens nächsten Sonntag was zu fressen. Inzwischen... Nein, ich habe Joe A., den stellenlosen Schlagzeugmann und Studenten der Philosophie, nicht vergessen, hat die Rolltreppe Josef von der Untergrundbahn zur Hochbahn befördert. Aber nicht ihn allein, sondern auch die Zeitungsjungen, Müllabfuhrleute, Weichenreiniger, Bettler, Taxigirls, Schuhputzer, Stenotypistinnen, Börsenmakler, Laubenkolonisten, Großmarkthallenstandbesitzer. Josef ist bloß einer von ihnen, nichts sonst. Er ist nichts Besonderes. Die einen von den Fahrgästen, die hier umsteigen, haben befleckte Gesichter, die anderen unbefleckte, andere haben grausame Gesichter, andere zarte, wieder andere schattige Gesichter. Die einen haben Angina pectoris, oder Gleichgewichtsstörungen. Die anderen Asthma oder Blinddarmreizung. Die einen haben Unschlitt in den Augen, die anderen Unschuld, andere haben furchtlose Augen, andere wieder blicken feig oder verstört oder unstet. Die einen denken, ich habe etwas und du hast nichts. Was geht's mich an? Die anderen denken, ich hab nichts, folglich sollst du auch nichts haben. Ich bin nicht dran schuld, dass alles so gekommen ist. Ich will mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben. Ich ziehe meinen Bettzipfel über mich. Andere denken, ach, das ist eine Wirtschaft. Man kommt nicht vom Fleck. Dabei muss ich nach Hause so schnell wie möglich. Und ich kann kaum noch. Ich kann nicht mehr. Seit 4 Uhr auf den Beinen und immer noch nicht fertig mit dem Dreck. Joe, unser José, fällt fast hin. Und einer in seiner Reihe sagt, Idiot. Einer in der Reihe dahinter sagt, sieh auf die Füße, nicht in die Luft. In der Luft gibt's nichts zu verdienen. Einer in der übernächsten Reihe hinter Josef sagt, hält den ganzen Betrieb auf. Aber warum ist der stellenlose Schlagzeugmann Josef A. auf der Rolltreppe gestolpert? Weil er alles vergessen hat, was es in der großen Stadt gibt. Die Rolltreppe. Die Kumpels auf der Rolltreppe. Den Umsteigebahnhof. Den Kreisverkehr auf dem Platz vor dem Umsteigebahnhof. Den Zeitungskiosk in der Ruine, da wo die beiden Ausfallstraßen im spitzen Winkel aufeinander stoßen. Die Ruine. Die Ursachen der Ruine. Die Stelzen hinter dem Zeitungskiosk. Auf die A gleich steigen wird, um Reklame für Staubsauger zu machen. Unsere Staubsauger sind die besten. Und sich damit ein bisschen Geld zu verdienen. Alles hat A vergessen. Auch den Zeitungsverkäufer im Kiosk. Die Zeitungen. Die Überschriften der Zeitungen. Angespannte Flüchtlingssituationskämpfe. Aktionäre werden zur gegenseitigen Bespitzelung aufgefordert. Ernst der Weltlage. Minenexplosion fordert 11 Menschenleben. Erfolgreiche Luftkämpfe. Registrierung von Grenzgängern. Verhaftungsaktion. Schuldbekenntnis im Spionageverfahren. Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Geisteskranke ausgebrochen. Alles hat der stellenlose Schlagzeugmann Joe A., ehemaliger Student der Philosophie, jetziger Stelzenläufer für Staubsauger, unsere Staubsauger sind die besten, vergessen. Bloß die Angestellte des Instituts für Meinungsforschung Maria B. nicht. Er denkt an sie. Wo bist du? Und sie denkt an ihn. Wo bist du? Was machst du jetzt in diesem Moment? José denkt weiter. Was machst du jetzt in diesem Moment? Denkst du an mich, wie ich an dich denke? Mary denkt weiter. Denkst du an mich, wie ich an dich denke? Ich weiß. Dass wir uns wiedersehen, ich weiß. Dass uns die große Stadt nicht klein kriegen wird. Die große Stadt, die eine Stadt aus Dreck ist, wenn wir uns nicht wiedersehen. Die Stadt aus Musik, wenn wir uns wiedersehen. Wenn wir uns wiedersehen, Mädchen, wollen wir die alte Stadt in der Luft zerreißen. Und eine neue Stadt aus Tönen bauen. Aus Melodien von Monteverdi, Bach, Mozart. Armstrong. Aber wir sind noch nicht zusammen. Wir sind noch allein. Trotzdem werde ich keine Anzeige in der Zeitung aufgeben. Letzten Montag, mittags 1 Uhr. Junges Mädchen um Wiedersehen gebeten, das von jungem Mann angestarrt wurde und zurückstarrte. Von Abteil zu Abteil, zweier auf Untergrundbahn, Bahnsteig haltender Züge, die dann in entgegengesetzten Richtungen davonfuhren. Nein, Ich werde auch keine solche Anzeige aufgeben. Wir haben es gar nicht nötig, denn... Wir werden uns auch so wiedersehen. Ich schwöre, dass meine Fußtapfen... Und meine Fußtapfen... ...ein und dieselben Fußtapfen sein werden, denn... Der junge Mann wird das junge Mädchen hochheben, sodass... ...die Fußtapfen des jungen Mädchens verschwinden werden. Wie der Mond vor der Sonne. Wie die Tanne im Tannenwald. Ich, Maria B., Angestellte in einem Institut für Meinungsforschung, werde fortfahren, die Leute, die mir dafür geeignet vorkommen, nach Strich und Faden auszufragen. Ich, Josef A., stellenloser Schlagzeugmann, früherer Student der Philosophie, werde fortfahren, Reklame für Staubsauger auf meinen Stelzen zu laufen. Unsere Staubsauger sind die besten. Nun, liebe Hörer, was sagen Sie zu den beiden? Ich jedenfalls habe so das Gefühl, dass wir von Ihnen manches lernen könnten. Aber zum Teufel, wo sind sie? Weg. Das gibt es nicht. Hey, wo seid ihr? Na also, da sind sie ja. Ich schlage vor, wir begleiten erst einmal Josef A., stellenloser Schlagzeugmann. A. Stelzt. A. Stelzt eine Straße entlang. Was für eine Straße? Irgendeine, jede. Die amerikanische Straße, die deutsche Straße, die italienische, französische, australische, kanadische, indische, ungarische Straße, egal. Wo mehr als 500.000 Männer, Frauen, Kinder und Greise die Gräser aus der Erde gerupft haben, ist alles gleich. Fragen Sie A. einmal, ob er das Gras wachsen hören kann. Kann er nicht. Kann kein Stelzenmann in Sydney, Marseille oder Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, kurz Rio, Hauptstadt und Haupthafen Brasiliens. An der Westseite der Guanabara-Bucht, Einfahrt zwischen dem 387 Meter hohen Zuckerhut und einem 228 Meter hohen zweiten Felsblock. 2 Millionen Einwohner, Sitz der Regierung und des Parlaments. A. Stelzt. A. Stelzt quer durch die 10 Ursituationen der großen Stadt hindurch. Erste Ursituation. Einer quatscht einen anderen an. Er fragt ihn. Haben Sie Feuer? Der andere antwortet. Natürlich, bitte. Haben Sie schon einmal gehört, dass einer Streichhölzer oder ein Feuerzeug in der Hosentasche hat, aber er antwortet entweder dem anderen überhaupt nicht oder er schwindelt und sagt. Nee, ihr habt kein Feuer. Oder er kotzt ihn an und sagt. Scher dich zum Teufel. Wer einem anderen in der großen Stadt das Feuer für eine Pfeife oder Zigarette verweigert, ist ein Halunke und ein Trottel. Er ist ein Halunke, weil er einen, der in Not ist, im Stich lässt. Er ist ein Trottel, weil er sich den Ast absägt, auf dem er sitzt. Eines Tages wird er selber kein Feuer haben und dann will er welches haben und dann kriegt er keins. Die Sache mit dem Feuer ist uralt. Sie ist ein Rest aus der Zeit vor 5000 Jahren, als der eine von uns Feuer hatte und der andere nicht. Die Sache mit dem Feuer ist auch ein Ausdruck dessen, dass es uns in der großen Stadt so miserabel geht. Endlich befinden wir uns in einer Situation, in der es uns gut geht. Einer, der auf uns zukommt, als ob er unser Wolf wäre, hilft uns. Oder wir helfen ihm und er denkt... Mein Wolf hat mir geholfen. Zweite Ursituation. Einer geht seines Wegs. Da hebt ein anderer seinen Apparat hoch und ruft dem Ersten zu... Sie sind eben fotografiert worden. Wer fotografiert wird, hat mehr vom Leben. Und von der Ewigkeit. Wir Leute in den großen Städten wissen Bescheid. Wir haben alle Tassen im Schrank. Wir sagen... Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Sammle Bilder von dir, Mann. Dann brauchst du keine Angst zu haben, dass du in den Schatten verloren gehst. Mensch, du bist bloß ein Schatten. Bilde dir bloß nichts ein. Wenn du dich fotografieren lässt, machst du aus deinem Schatten einen neuen Schatten. Macht nichts. Der neue Schatten hält. Jetzt weißt du, dass du so und so aussiehst. Anders siehst du nicht aus. Jetzt weißt du sogar, wer du bist. Jetzt kannst du dir am Gesicht ablesen, was für Blumen du liebst und vor welchen Tieren du dich fürchtest. Bitte recht freundlich und du isst gern Schokoladentorte. Bitte recht freundlich und du glaubst an den lieben Gott oder auch nicht. Bitte recht freundlich und du reagierst so und nicht anders auf die Haut, auf der Milch und auf das Kratzen mit einem Geldstück auf einem Spiegel. Dritte Ursituation. Einer, und der stellenlose Schlagzeugmann Josef A., ist so einer, geht seines Wegs. Er trifft ein Kind, das bäuchlings auf dem Asphalt liegt und mit Kreide einen Satz auf die Fahrbahn schreibt. Der Satz lautet... Monika ist nicht mehr Meine Freundin. So, das wäre notiert. Und allen Menschen mitgeteilt, die hier vorüberkommen. Angeprangert ist es. Monika nimmt keiner mehr ein Stück Brot ab. Wenn die Autos die Kreidestriche verwischen, wird der Satz noch einmal hingeschrieben. Wenn die Autos das Kind überfahren, solange es den Satz hinschreibt, ist es noch mal so gut. Blut ist deutlicher als Kreide. Vierte Ursituation. Einer geht seines Wegs. Er begegnet anderen Kindern, die das Himmel- und Erde- und Hölle-Spiel spielen. Er nimmt den Kindern ihr Stück Kreide weg. Er ruft, Hölle ist veraltet, muss jetzt Atom heißen. Und kritzelt Atom auf die Straße. Es lebe der Fortschritt vom BACH zum ATOM. Fünfte Ursituation. Einer renkt sich den Hals aus. Er sieht sich den Himmel an. Der Himmel ist blau. Heute gibt es keine Wolken. Trotzdem sind Wolken am blauen Himmel. Künstliche Wolken. Kondensstreifen eines Flugzeugs, das Reklame fliegt. Für Waschmittel zum Beispiel. Aber damit wäscht es den Himmel nicht rein. Und sonst auch nichts. Der, welcher sich den Hals ausrenkt, denkt sich vielleicht, stellt euch vor, 100 Flugzeuge stiegen auf und massakrierten den Himmel mit Reklame. Oder ein einziges Flugzeug machte für etwas ganz anderes Reklame. Etwa für folgende Fragestellungen. Schämt ihr euch? Warum verzichtet ihr darauf, glücklich zu sein? Was berechtigt euch dazu, Brot statt Staub zu essen? Warum schlaft ihr statt zu denken? Wisst ihr, warum die Engel an Auszehrung sterben? Werdet ihr eure Kinder aussetzen, wenn sie geboren sind? Was macht ihr, wenn ihr erfahrt, dass ihr bloß noch eine Stunde zu leben habt? Sechste Ursituation. Einer, und so einer ist auch unser stellenloser Schlagzeugmann Joe A., stößt auf einen anderen Passanten. Der kommt ganz friedlich auf ihn zu. Plötzlich aber streckt der Kerl seine Arme aus, starrt, als hätte er Glasaugen bekommen, wird steif, wie wenn er ein Mann aus Holz geworden wäre, fällt hin, zuckt, ist kaum noch ein Mensch, sondern fast ein Insekt, ein winziges, das von einem Ungeheuer angefallen worden ist. Der Epileptiker schreit: Demut! Siebte Ursituation. Einer wandert durch Ruinen. Erst meint er, dass die Ruinen bald aufhören. Aber die ganze Straße ist ruiniert, der ganze Stadtteil ist ruiniert. Da nutzen die ganzen Parfümerien nichts. Hier haben einmal 90.000 Leute gewohnt. Jetzt wohnen bloß noch 9.000 da. Wo sind die anderen 81.000 hin? Jeder weiß, wo sie hin sind, aber keiner redet darüber. Keiner will es gewesen sein. Weil alle schweigen, werden sie beim nächsten Mal nicht gefragt werden. Es lebe die Solidarität der Schweigsamen. Achte Ursituation. Einer bleibt mit einem Mal stehen. Er betrachtet einen Müllhaufen. Darin befinden sich... Eine Bibel, deren Seiten verkohlt sind. Dass es wirklich eine Bibel ist, sieht man an dem Jesus, der auf einem Esel reitet. Ein Kamm, der zerbrochen ist. Ein paar rote Haare hängen drin. Aber das Rot ist teilweise grünspanig. Eine elektrische Birne, die nicht scheppert. Also kann man sie noch brauchen. Ein Federbett, das überall stockig ist. Seine Federn sind aus dem roten Leinen gequollen, aber sie flattern nicht, denn sie sind mit Unrat verklebt. Neunte Ursituation. Einer, und so einer ist auch unser stellenloser Schlagzeugmann José A., steigt mit einem einzigen Schritt über die Gärten des Kurfürstendamms oder einer entsprechenden Straße in Tokio, Philadelphia oder Rom hinweg. Rom, Hauptstadt Italiens, Residenz des Papstes. Auf 12 Tuffhügeln inmitten einer vulkanischen Kuppenlandschaft. Die Zeugen der antiken Stadt sind heute organisch in das moderne Rom eingegliedert. Kunstsammlungen, Vatikan, Borghese, Lateran. Jesuitenkirche mit Grab des heiligen Ignatius von Loyola. Nach der Völkerwanderung waren die Päpste, als Nachfolger des hier gemarterten und begrabenen Apostel Petrus, die Begründer der neuen Weltbedeutung der Stadt. Der Passant macht gar keinen so weiten Schritt. Die Gärten des Kurfürstendamms sind winzig. Sie sind 100 Zentimeter lang und 50 Zentimeter breit. Sie sind von Ziersteinen eingefasst. Die Gräschen und Blümchen können nicht in den Himmel wachsen. In den Himmel? Nicht einmal bis zum Kellerfenster. Andererseits sind die Gärten des Kurfürstendamms vorhanden. Sie mucken auf, sie erinnern. Sie sind vom Gestein, das sie umzingelt, nicht klein zu kriegen. Sie werden nicht bloß von alten Jungfern gepflegt. 10. Uhr-Situation. Einer schlendert über eine Kaistraße. Und da ist nun alles zusammen. Der Kai mit der Hotelserie. Mit der Barserie. Mit der Antiquitätenladenserie. Mit der Autoparkplatzserie. Mit den Autos von Norden nach Süden und von Süden nach Norden. Mit dem Verbot für Radfahrer. Mit dem Verbot für Fußgänger. Daneben der Fluss mit der Fähre zum anderen Ufer, wo ein paralleler Kai ist. Mit den Streckendampfern. Mit den Leikern. Ruderachtern. Segelbooten. Flößen. Polizeiüberwachungsschiffen. Meeresriesen. Schwänen, Enten. Papierschiffchen der Kinder. Das ist unter See. Darüber die Möwen. Tauben, Spatzen. Drachen der Kinder. Verkehrsflugzeuge. Düsenjäger. Dahinter die Brücke über den Fluss. Und in dem Winkel unter der Brücke, fast in den Wellen des Flusses, ein Liebespaar. Ohne Kai und Fluss und Himmel und Verkehr auf dem Kai und auf dem Fluss. Bloß mit sich selber. Mit Haaren von ihr und von ihm. Mit Augen von ihr und von ihm. Mündern von ihr und von ihm. Händen von ihr und von ihm. Wispern von ihr und von ihm. Und schließlich mit der Selbstverständlichkeit, dass Kai und Fluss und Himmel und Verkehr bloß dazu da sind, das Liebespaar zu schützen, zu verstecken, unsichtbar zu machen, in eine Höhle zu zaubern, wo sie alles miteinander treiben können, als wären sie zusammen. Joe A. sieht das Liebespaar vom Kai aus. Er denkt, ach, seh's ich mit der da, die ich vorhin gesehen habe. Mary B. sieht das Paar von der Brücke her. Sie denkt, ach, seh's ich mit dem da, den ich vorhin gesehen habe. Lieber Hörer, ich denke, wir trennen uns jetzt. Ich halte mich hinter Josef A. und Sie verfolgen Maria B. Ich hoffe, Sie haben inzwischen gelernt, den Detektiv zu spielen. Ich will's versuchen. Also, A. stellst immer noch. Und Maria testet. Aber A. ist müde geworden. Deshalb klettert er von seinen Stelzen herunter und stellt sich vor einen Zeitungsaushang. Mary hat Hunger bekommen. Deshalb hört sie auf zu testen und geht in ein Automatenrestaurant. A. liest in der Zeitung hinter Glas. Mary isst ihr Zeug und hört Radio dabei. A. liest Folgendes. Gestern passierte in New York ein entsetzliches Flugzeugunglück. New York, größte Stadt der USA und der Welt, Mittelpunkt der Weltpolitik. 770 Quadratkilometer, 7.841.000 Einwohner. Hauptverkehrsadern Broadway und 5. Avenue. Wolkenkratzerviertel mit Hochhäusern bis 400 Meter. 1.800 Kirchen. Eine Privatmaschine vom Typ B-52 flog gegen das 78. Stockwerk eines Wolkenkratzers. Da sich die Katastrophe zur Bürozeit zutrug, fanden 11 Angestellte einer katholischen Wohlfahrtsorganisation, die in dem Stock arbeiteten, den Tod. Was sich im Augenblick ihres Untergangs begab, wurde von Diktaphonen festgehalten, die später in den Trümmern gefunden wurden. Als die Distriktpolizei die Diktaphonrollen abspielte, hörten die Beamten folgende Einzelheiten des Ereignisses auf 13 verschiedenen Rollen festgehalten. Die Wände des Wolkenkratzers brachen zusammen. Eine Angestellte sprang schreiend aus einem Fenster in die Tiefe. Ein Direktor der Wohlfahrtsorganisation diktierte gerade einen Brief. Wir bitten Sie herzlichst, soweit es in Ihren Kräften steht, das Los der armen Menschen würdig zu gestalten. Punkt. Gott wird Ihnen Ihre Anteilnahme. Die Telefone schrillten, Hilferufe ertönten. Das ist der Krieg. Oh Gott, es ist aus. Was habe ich bloß verbrochen? Wie komme ich bloß hier raus? Die Katastrophe wurde dadurch ausgelöst, dass der 23 Jahre alte William Cox Selbstmord durch Flugzeugabsturz beging. Er war mit seinem Privatflugzeug aufgestiegen und hatte der Kontrollstation des Flugplatzes, von dem er aufgestiegen war, nach dem Start angekündigt, er werde mit der Maschine abstürzen, so wie ihm der Brennstoff ausgegangen sei. Die Motive des grauenhaften Selbstmords sind bis zur Stunde unbekannt. Josef A. denkt: Liebeskummer, was sonst? Ich verstehe Cox. Er liebte und sein Mädchen wollte nichts von ihm wissen. Oder er hatte sie ein einziges Mal gesehen. Vielleicht von einem stehenden Untergrundbahnzug zum anderen. Wie ich. Maria hört im Radio des Automatenrestaurants Folgendes. Gestern fuhren bei Los Angeles zwei in den 20er Jahren stehende junge Männer mit ihren Autos schnurgerade ineinander. Los Angeles, ausgedehnteste Stadt der USA, 1172,5 Quadratkilometer, mit Vororten 3,86 Millionen Einwohner. Haupthandels- und Stapelplatz Kaliforniens, Flughafen, Kurort. Drei Universitäten, Rundfunksender, Erdölindustrie, Filmvorstadt Hollywood. Hier etwa 250 Filmgesellschaften. Der Ehrenkodex der jungen Männer bestimmte, dass der, der zuerst ausgewichen wäre, um die Kollision zu vermeiden, als Hühnchen betrachtet worden wäre. In diesem Falle nun wurde keiner zum Hühnchen. Vielmehr war der eine tot, der andere wurde lebensgefährlich verletzt. Im gleichen Zustand befanden sich die beiden jungen Mädchen, 17 und 18-jährig, die sich jeder an der Seite ihres Freundes an der Fahrt beteiligt hatten. Mary denkt: Die Liebe, was sonst? Ich verstehe die jungen Leute. Sie wurden damit nicht fertig. Oder die Mädchen wollten von ihnen nichts mehr wissen. Oder die jungen Leute wollten von ihren Mädchen nichts mehr wissen. Wenn man liebt, ist man mit dem Sterben rasch bei der Hand. Ich auch. Aber Marie ist auch eine tüchtige Angestellte des Instituts für Meinungsforschung. Sie fragt die übrigen Besucher des Automatenrestaurants aus. Was haben Sie beim Hören der Nachricht von den Hühnchen empfunden? Haben Sie jetzt, 10 Minuten danach, die Angelegenheit wieder vergessen? Wen machen Sie für das Vorkommnis verantwortlich? Halten Sie es für denkbar, dass Sie sich in der gleichen Situation genauso wie diese jungen Leute verhalten würden? Wie denken Sie über den Ehrenkodex der Beteiligten? Was verstehen Sie unter Ehre? Wie kann man Ihrer Ansicht nach eine ehrenrührige Handlung ahnden? Hätten Sie auch gern einen Wagen? Finden Sie es richtig, dass so junge Leute einen eigenen Wagen fahren? Finden Sie es richtig, dass die jungen Mädchen Freunde hatten? Maria B. merkt sich die Antworten. Sie geht in den Lesesaal der öffentlichen Bibliothek, um sich die Antworten zu notieren. Der Eintritt in den Lesesaal ist unentgeltlich. Joe A. stellst weiter, um Reklame für Staubsauger zu machen. Unsere Staubsauger sind die besten. Er denkt: Alles saugen sie weg, nicht bloß den Staub. Alles, alles, nichts bleibt mir übrig. Außer einem, das ist die Ordnung der Langeweile. Der Sauberkeit, der Gleichheit des einen und des anderen. Das ist die Ordnung des vorn hui, hinter der sich die Unordnung des hinten hui versteckt. Wer in der Helligkeit alles am Schnürchen hält, kann in der Dunkelheit die Stricke für die anderen knoten. Mary B. hat die Antworten der Leute zur Radionachricht vom Tode der Hühnchen notiert. Sie bleibt sitzen. Sie fängt in der Handbibliothek zu schmökern an. Das macht sie oft. Das letzte Mal hat sie in einer Anthologie gelesen, die Geist und Ungeist heißt. Sie setzt das fort. Joe A. stellst vor eine Reklamesäule. Er sieht bloß ein einziges Plakat. Das Plakat kündigt ein Gastspiel der Jazzband von Louis Armstrong an. Mary liest in einer jüdischen, chassidischen Geschichte. Wenn man weiß, dass es eine Welt des Wahns gibt, ist man nicht in ihr. Joe schultert seine Stelzen. Er läuft mehr, als er geht, zur Musikhalle, wo das Gastspiel Louis Armstrongs längst angefangen hat. Denn inzwischen ist es Abend geworden. Joe kann nicht ins Konzert hinein, der Eintritt ist zu teuer. Dafür reichen seine Stelzenpfennige nicht. Aber Zaungast sein ist besser als gar nichts hören. Mary liest Kierkegaard. Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität. Joe hört die Jazzmusik Louis Armstrongs. Aber er hört auch noch etwas anderes. Denn die Musikhalle war im letzten Krieg ein Flakturm. Und José stand als Beobachter auf dem Dach des Flakturms. Und ich stand auf dem Turm. Ich stand in 1000 Wolken. Ich sah die Stadt und alles, was über ihr war. Über ihr war der Himmel. Aber es war kein richtiger Himmel. Es war ein himmelloser Himmel. Ein Himmel ohne Tag und Nacht. Ein Himmel ohne natürliche Wolken, aber mit anderen Wolken. Vom Satan geschleudert und mit einem Regen, der nicht natürlich war. Mit einem Regen aus Granaten und Bomben und ihren Splittern. Und mit einem Gewitter, das nicht natürlich war. Blitz und Donner waren nicht natürlich. Sie kamen aus den Maschinen des Menschen. Zum Zweck angewandt, dass der Mensch den Menschen töte. Mary liest Abraham Lincoln. Zwischen den beiden Prinzipien von Recht und Unrecht herrscht in der ganzen Welt ein ewiger Kampf. Von Anbeginn der Welt standen sich diese Prinzipien gegenüber. Das eine ist das allgemeine Recht der Menschheit, das andere das göttliche Recht der Könige. Es ist dasselbe Prinzip, in welcher Form es sich auch entwickeln möge. Es ist derselbe Geist, der spricht, du wirst schaffen und arbeiten und Brot verdienen. Und ich werde es essen. Joe geht in ein durchschnittliches Ballhaus. Das kann er gerade noch bezahlen. Mary liest einen Satz von Victor Hugo. Ein Tag wird kommen, an dem man in den Museen eine Kanone zeigen wird, wie man heute dort ein Folterinstrument zeigt. Wobei man sich wundern wird, wie so etwas möglich sein konnte. Joe ist in ein Marathon-Tanzturnier geraten. Das Tanzpaar, das am längsten tanzen kann, wird den Preis gewinnen. Mary liest Martin Luther. Wenn sich's begibt, dass zwei Ziegen sich auf einem schmalen Steg begegnen, der über ein Wasser geht, wie verhalten sie sich? Die Natur hat ihnen eingegeben, dass sich die eine Ziege niederlegt und die andere über sich hinweggehen lässt. Also sollte ein Mensch gegen den anderen auch handeln und auf sich mit Füßen gehen lassen, ehe er sich mit einem anderen zanken sollte. Joe sieht dem Tanzturnier zu. Er sitzt am Rand der Tanzfläche. Vor ihm tanzt ein Paar auf der Stelle. Die beiden unterhalten sich. Das Mädchen sagt: Ach, mir geht's, ich tue, ich weiß nicht, was ich habe. Der junge Mann sagt: Na, ich fühle mich großartig. Natürlich weiß man, was man geschafft hat, wenn man seit 59 Stunden auf den Beinen ist. Ach, mir geht's so schlecht, ich mach's nicht mehr lang. Gleich klapp ich zusammen, ich muss gleich kotzen. Ach, mir schwimmt alles vor den Augen, alle um. Was ist denn los, Mensch? Nimm mich zusammen. Ich kann dich doch nicht tragen. Ich bin auch bloß ein halber Leichnam. Mary liest ihm Goethe. Es ist doch gewiss, dass in der Welt den Menschen nichts notwendig macht als die Liebe. Joe kann nicht mehr an sich halten. Er hat so lange nicht mehr Schlagzeug gespielt. Er steht auf, geht zur Kapelle und setzt sich auf den Stuhl des Schlagzeugmanns. Die Kapelle macht gerade eine Pause. Jetzt spielt Joe für den pausierenden Schlagzeugmann. Mary denkt: Ich gehe nach Haus. Es ist spät. Vielleicht treffe ich den aus der Untergrundbahn noch. Aber auch wenn ich ihn nicht treffe, wenn ich ihn nie wiedersehen werde, ich vergesse ihn nicht. Joe denkt: Ich gehe nach Hause. Spät. Vielleicht treffe ich das Mädchen noch. Aber auch wenn ich sie nicht treffe, Und wenn ich sie in meinem ganzen Leben nicht mehr sehen werde, ich werde ihren Blick durch die Scheiben nicht vergessen. Mary denkt, ich werde seinen Blick nicht vergessen. Hallo, lieber Hörer. Wo sind Sie? Ja, hier. Haben Sie gehört? Ja. Unsere jungen Freunde gehen nach Hause. Nun, was halten Sie davon? Kommen die beiden zusammen oder nicht? Ich bin pessimistisch. Ich nicht. Sie springen doch jetzt nicht ab, lieber Hörer. Bitte nicht. Ja, ich denke, wir bringen die beiden auf jeden Fall noch nach Hause. Vielen Dank, dass Sie doch mitmachen wollen. Oh, bitte. Na, was macht Ihr Josef? Er verlässt das Tanzpalais. Meine Maria verlässt den Lesesaal der öffentlichen Bibliothek. Joe biegt in eine Passage ein. Er passiert die Passage und ihre Läden mit den Ladenschildern, die heißen Beerdigungsinstitut, Kontormaschinen, Theaterkarten und Vergnügungsnachweis, Südfruchtgroßhandlung, Friseur nur für Damen, Pelzwaren, Massage und Bestrahlung, Auktionshaus, Aktualitätenkino mit den neuesten Wochenschauen aus London, Paris, Berlin, New York, Moskau, Tokio. Tokio, drittgrößte Stadt der Erde, Hauptstadt Japans, 6,8 Millionen Einwohner. Nach der Zerstörung durch das Erdbeben 1923, 55.000 Tote, wurde Tokio weitläufige moderne Weltstadt. 570 Quadratkilometer. Im Zweiten Weltkrieg wieder stark zerstört. Mittelpunkt der Stadt ist der kaiserliche Palastbezirk. Maria kommt in die Passage. Sie bleibt vor Theaterkarten und Vergnügungsnachweis stehen. Sie überlegt sich, ob sie sich eine Karte für das Sechstage-Rennen kaufen soll, das morgen im Sportpalast anfängt. Aber sie verwirft es wieder. Sie hat keine Lust. Sie hat überhaupt auf nichts Lust. Sie bleibt vor dem Aktualitätenkino stehen. Sie überlegt sich, ob sie hineingehen soll. Aber sie lässt es bleiben. Sie hat keine Lust dazu. Sie geht weiter. Joe kommt in den Zentralbahnhof. Er hält sich nirgendwo auf. Er sieht die Huren, Taxichauffeure, Kartenverkäuferinnen der Kinos rings um den Zentralbahnhof in ihren Kiosken. Verkäuferinnen von Tabakwaren, Reiseandenken, schnell im Bissen in ihren Kiosken. Weibliche Lotsen der Organisation Rendezvous, die auf streng reeller Grundlage stadtfremden Reisenden Begleiterinnen für den Besuch von Vergnügungsstätten vermittelt. Matrosen aus den Ländern jenseits des Ozeans, aus Kanton, New Orleans, Delhi. Delhi? Hauptstadt Indiens, Verkehrs- und Handelsmittelpunkt zwischen Panjab und Gangesländern. 525.000 Einwohner, größte Moschee der islamischen Welt. Und sieht sie auch wieder nicht. Er sieht überhaupt nichts, außer sich selber. Einen Mann mit Stelzen auf der Schulter, die ihm wie Krücken vorkommen, auf denen er durch sein einsames und elendes Leben humpelt. Nichts sieht er, außer sich selber und dem Mädchen, das er vor 10 Stunden gesehen hat. Aber das Mädchen ist bloß noch ein Nebelschweif. Das Mädchen ist fast nicht mehr da. Das Mädchen ist beinahe überhaupt nie da gewesen. Marie kommt in den Zentralbahnhof. José geht am Autofriedhof vorbei. Mary desgleichen. Josef betritt die Mietskaserne, wo er wohnt. Marie desgleichen. Joe steigt in den Paternoster. Maria desgleichen. Joe steigt im 5. Stock aus dem Paternoster. Mary im 7. Stock. José geht in sein möbliertes Zimmer. Marie desgleichen. Und jetzt fängt das letzte Gespräch zwischen A, ehemaligem Studenten der Philosophie, stellenlosem Schlagzeugmann und Stelzenmann und Maria B., Angestellte in einem Institut für Meinungsforschung an. A sagt, ich unterhalte mich mit dir, Mädchen. Maria B. antwortet, ich unterhalte mich mit dir, mein Freund. A fährt fort, ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht, ich weiß nicht, wo du bist. Maria antwortet, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich bilde mir ein, dass wir uns finden könnten, wenn wir immer daran denken würden, wir werden uns finden. Und A? Ich bin verzweifelt. Ich habe neulich von einem Mann und einer Frau gehört, die nicht mehr aus- und einwussten. Es war in Philadelphia, Sydney oder Kairo, ich weiß es nicht mehr genau. Kairo, Hauptstadt von Ägypten, größte Stadt Afrikas. Am Nil, 2,1 Millionen Einwohner. Katholischer Bischof, armenisch-katholischer, koptisch-orthodoxer, armenisch-gregorianischer, griechisch-katholischer Patriarch, Großmufti und Großrabbiner. Und B? Wir werden uns finden. Der Mann war ein Angestellter in einem Warenhaus und die Frau war eine Platzanweiserin in einem Kino. Sie kannten sich gar nicht, sie hörten bloß voneinander. Und zwar so: Der Mann sprang von der Balustrade des Warenhauses, wo er angestellt war, herunter in den Lichthof, wie in den Zeitungen stand. In den Zeitungen wurde auch der Brief abgedruckt, den der Mann hinterließ. Wir werden uns finden. So ungefähr. Ich bin so allein in der großen Stadt. Ich halte es nicht mehr aus. Das las die Platzanweiserin in der Zeitung. 8 Tage später sprang sie hinterher, in demselben Warenhaus, in denselben Lichthof. Auch sie hatte einen Brief geschrieben. Auch ihn druckten die Zeitungen ab. In dem Brief stand: Ich will dich nicht allein lassen. Deshalb springe ich auch herunter. Vielleicht sehen wir uns im Himmel, nachdem wir uns auf der Erde nicht gesehen haben. So ungefähr. Bist du klug, mein Liebster? Höre, süßes, unbekanntes Mädchen. Wollen wir es nicht genauso machen? Sind wir nicht genauso allein wie sie? Sind wir nicht noch viel schlimmer daran als sie? Sie haben sich nicht gesehen wie wir. Sie haben bloß voneinander gelesen und trotzdem machten sie Schluss. Höre, süßes, unbekanntes Mädchen, ich spiele dir auf meinem Schlagzeug das Lied von der großen Stadt und von den einsamen Leuten in der großen Stadt vor. Ich mache das Fenster meines möblierten Zimmers auf. So kannst du mich und mein Instrument besser hören. Ich bitte dich, mein Mädchen, das nie mein Mädchen sein wird, auch dein Fenster aufzumachen, dann kannst du die große Stadt besser hören. Ich bitte dich, deinen Atem anzuhalten und dich nicht zu bewegen. Bloß einen einzigen Moment lang, das genügt. In diesem Moment wirst du ein Geräusch hören, vor dem du dich nicht retten kannst. Wenn du klug bist, mein Liebster, wirst du morgen zur gleichen Zeit wie heute wieder auf demselben Bahnsteig der Untergrundbahn sein. Die große Stadt, mein Mädchen, macht das Geräusch. Alle Geräte in der großen Stadt, Mädchen, machen das Geräusch. Ich jedenfalls werde da sein. Zum Beispiel die Paternoster. Ich werde die ganze Woche da sein. Die Paternoster fahren immer, auch wenn sie stillstehen. Sie fahren immer. Wir fahren immer in ihnen. Weißt du, was Paternoster heißt? Du auch? Die Paternoster fahren im Kreis. Hinauf, über die Böden, hinab, durch die Keller. Die Paternoster sind Teufelsräder. Wer von uns zu spät aufspringt oder aussteigt, wird geklemmt. Mitten in zwei geschnitten. Ich frage dich, wirst du auch die ganze Woche da sein? Unsere eine Hälfte fährt nach unten, unsere andere Hälfte fährt nach oben. Unsere eine Hälfte fährt in den Himmel, unsere andere Hälfte fährt in die Hölle. Ach, du hörst mich nicht. Du willst nichts mehr von mir wissen. Ich höre die Geräusche der Schreibmaschinen. Die Chefs diktieren ihren Rat und Unrat. Die Stenotypistinnen kritzeln ihre Geheimzeichen auf das Papier. Bloß der, welcher die Geheimzeichen gelernt hat, kann sie entziffern. Aber eines Tages werden die Geheimzeichen keine Geheimzeichen mehr sein, dann wird jedermann sie entziffern können. Aber dann werden sich die Chefs neue Geheimzeichen ausgedacht haben und die Stenotypistinnen werden die neuen Geheimzeichen kritzeln. Alles wird immer schneller und kürzer. Immer mehr verlernen wir das ABC der Geduld. Schließlich wird zwischen dem Anfang und dem Ende von einer Sache überhaupt nichts mehr übrig bleiben. Die Schönheit fällt unter den Tisch, die Wahrheit fällt weg, der Gedanke fällt, der Irrtum fällt, die Einsicht in den Irrtum. Alles ist bloß noch richtig. Die Chefs diktieren die falsche Richtigkeit. Die Stenotypistinnen machen pro Minute 360 Anschläge auf den Schreibmaschinen. Sie machen 360 Anschläge auf sich selber und auf uns alle. Du antwortest nicht. Du bist nicht treu. Ich höre die Telefone. Wir haben Rat und Unrat in uns und rufen sie in die Trichter von unseren Telefonen. Aus den Muscheln der Telefone ruft es Rat und Unrat in uns zurück und vermehrt unseren Rat und Unrat. Wir drehen die Scheiben. Mein Liebster, halte bitte einen Moment lang deinen Atem an. Ich höre die Lautsprecher und Grammophone. The moon was yellow. Ich höre den Rat und Unrat daraus. Ich habe gezählt, was für ein Wort wir am meisten aus den Lautsprechern und Grammophonen hören. Bewege dich nicht. Bloß einen Moment. Es ist das Wort Mond. Vielleicht rührt dich meine Geschichte, die ich dir erzählen will, nachdem dich meine Tränen nicht gerührt haben. Wir sind so allein. Der Mond aber begleitet uns, tröstet uns, lässt uns nicht im Stich. Ach, wir Elendsmänner. Ich habe die Geschichte nicht selbst erlebt. Ich kam dazu. Ich, Elendsmann, höre alle übrigen Geräusche in der großen Stadt. Die Geräusche der großen Stadt bilden Stockwerke. In den Tiefen fangen die Ratten an. Sie kichern. Sie flitzen durch das Grundwasser. Das Grundwasser heult. Es heult bis zu den Dächern. Hier fängt der Donner an. Ich ging durch die Ruine eines Straßenbahndepots, um den Weg abzuschneiden. Der Donner ist das Echo von allen anderen Geräuschen. Über dem Donner höre ich den Düsenjäger. Er ist die Ratte des Himmels. Er übt ein bisschen für den Ernstfall. Ich höre das Feuerwerk. Aber ich weiß, dass keine Feuerwerkfrösche knallen, sondern die Ratten aus dem Grundwasser unter den Häusern der großen Stadt. Da sah ich einen jungen Mann und ein junges Mädchen. Sie küssten sich nicht. Die Ratten sind mit dem Paternoster bis zu den Dachböden gefahren. Aber der junge Mann schminkte das junge Mädchen. Sie hielt ganz still. Sie hatte wohl keinen Spiegel bei sich. Die Ratten im Feuerwerk über der großen Stadt explodieren. Lauter winzige Rattenfetzen fliegen auf uns hinunter. Wir wissen es bloß nicht. Wir wissen vieles nicht. Wir wissen auch nicht, dass das, worauf wir immer warten, nicht bloß von oben oder von unten kommt. Vor allem kommt es mitten aus uns selber heraus. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich auch keinen Spiegel bei mir haben. Die Ratten und wir. Ich werde dich nicht bitten, meinen Mund zu schminken. Ich fürchte mich. Du wirst es ganz von allein tun. Bitte hilf mir. Komm, tu es gleich. Ach, du hilfst mir nicht. Ach, du tust es nicht. Oh, ich bin so allein. Oh, ich bin so allein. Wo bist du? Wo bist du? Wo? Wo? Wo? Wo? Ich sah dich und ich sah dich nicht. Ich seh dich nicht und seh dich doch. Ich sah dich nie und seh dich noch. Denn dein Gesicht ist mein Gesicht. Denn meins ist deins und du bist ich. Und ich bin du. Wir sind die Welt. Und wenn die Lava niederfällt, denkst du an mich, ich denk an dich. Die Asche fliegt. Du rufst Signale. Das Feuer knirscht. Ich ruf zurück. Die Flamme winselt vor dem Glück. Dann zische sie zum letzten Mal. Wir aber atmen Ewigkeiten. Wir atmen Wasser, atmen Brot. Wir wissen es. Der Tod ist tot. Im Hauch der Orte und der Zeiten. NDR 3 Abendstudio. In unserem Radiomuseum hörten Sie Inventar der großen Stadt, ein Feature von Wolfgang Weihrauch. Die Aufnahme entstand 1953. In der Regie von Otto Kurt sprachen Georg Eilert, Eduard Marx, Werner Dahms, Rainer Scherwart, Heinz Pieper, Richard Münch, Friedrich Schütter, Klaus Höhne und andere. Redaktion Heinz-Günther Deiters. Heute in einer Woche können Sie im Radiomuseum ein Hörspiel von Axel Eggebrecht hören. Was wäre, wenn...